ist mir langweilig. Ah, mir ist mir langweilig. Majestät, man sagt, ein Bauer habe majestätischen Esel wegen Ungehörigkeit den Schwanz abgeschlagen. Nun weiß man nicht, was man im Dorfe tun soll. Hinfort, hinfort! Ich will euch bis zum Sonnenaufgang nicht wiedersehen, ungöttlicher! Raus, raus, raus! Ihr stellt euch einen Spielmann in den Weg? Wisst ihr nicht, wer ich bin? Wahrscheinlich ein unmündiger Bettelsohn, den es in den Rahmen Gemächer zieht. Kommt herauf, Spielmann! Ich hab mit euch zu reden. Ja, und der gnädigste, alle gnädigste, gnädigste, gnadenreiche Gnadenheit. Was habt ihr für einen Wunsch? Erheitert mich! Mir ist langweilig. Fürchterlich langweilig ist mir. Ja, wenn ihr es nicht anders wollt, so erzähle ich euch die gar lustige Ballade von den drei Raben. Ja, tut's. Als ich einst ging im Morgengrau, kam ich an einen alten Baum. Drei schwarze Raben saßen da. So Leute, hört, was da geschah. So Leute, hört, was da geschah. Der eine sprach, Gefährte mein, wo soll die nächste Mahlzeit sein? Da hinterm Wald auf grünem Feld, wohl unter seinem Schild ein Held, wohl unter seinem Schild ein Held. Doch sein Hund, er liegt nicht fern, er hält die Wacht bei seinem Herrn. Sein Volk kreiset auf dem Plan. Kein Vogel wagt sich ihm zu nah, kein Vogel wagt sich ihm zu nah. Na komm zu ihm, ein zartes Reh, ach, wenn ich meinen Liebsten seh. Sein Haupt von Blut so rot. Der Liebste dich, sie küsst grad hoch. Der Liebste dich, sie küsst grad hoch. Majestät, unterbrecht mich nicht immer fort. Sie grub sein Grab im Morgenrot. Am Abend war sie selber tot. Ach, großer Gott, uns allen lieb. Solch Falken, solchen Hund, solch lieb. Solch Falken, solchen Hund, solch lieb. Nun, Majestät, hat euch die Ballade erheitert und wohlgestimmt? Ja, und zum Dank dafür werd ich dich erwürgen. Was willst du mich erwürgen? Ja, erwürgen will ich dich. Tut's nicht, tut's nicht.